Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem besonderen Thema, die Apokalypse. Ist das ein Augenöffner oder ein Buch mit sieben Siegeln? Wir gehen einfach durch dieses letzte Buch der Bibel hindurch im Sinn einer Einführung. So beginnen wir gleich mit dem Kapitel 1 und ich lese ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, denn sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das waren die Verse 1 bis 6. Und Sie sehen, die Frage im Titel des heutigen Themas ist bereits beantwortet mit dem Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab. Offenbarung, griechisch Apokalypsis, heißt Enthüllung. Also es geht nicht hier um ein Buch, das die Zukunft verhüllt. Es geht nicht um ein Buch, das unverständlich sein soll, sondern es geht um ein Buch, in dem eben gerade Unbekanntes bekannt gemacht wird. Und trotzdem, wieso gibt es denn so viele falsche Theorien über dieses Buch, so viel Widersprüchliches, so viel Unverständliches? Nun, die Antwort ist auch gegeben im ersten Vers. Es heißt hier, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Nicht um der Menschheit zu zeigen, was bald geschehen muss. Eine kleine Anekdote. Das war schon vor einigen Jahren. Als ich auf dem Gymnasium war, kommt ein Kollege zu mir und sagt, schau mal, jetzt habe ich begonnen mit der Bibel zu lesen und ich habe die Offenbarung gelesen, habe kein Wort verstanden. Da habe ich ihm gesagt, du musst auch nicht die Offenbarung lesen. Ist gar nicht für dich geschrieben. Ist geschrieben für die Knechte von Jesus Christus. Also für Menschen, die Gott gehorchen, die das tun, was in der Bibel steht. Nur für die. Ist gar nicht für dich. Du musst das Johannesevangelium lesen. Dort steht in Kapitel 20 am Schluss, dies ist geschrieben, damit ihr erkennen könnt, wisst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Also das Johannesevangelium ist geschrieben für Menschen, die Gott nicht kennen, um Jesus Christus kennenzulernen. Aber die Offenbarung ist geschrieben grundsätzlich für Menschen, die Gott gehorchen wollen. Und nur denen enthüllt ihr dieses Buch. Aber ganz wichtig halten wir fest, die Apokalypse ist eine Enthüllung und sie wurde geschrieben an sieben christliche Gemeinden in Asia. Und zwar sieht man, Asia war ein Bezirk in der heutigen Türkei, ein Bezirk so groß etwa wie die Schweiz, im heutigen Westen der Türkei, wo die Gemeinden waren, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Und man sieht auch gleich, Johannes, einer der 12 Apostel, er schrieb dieses Buch von Patmos aus. Das ist diese vorgelagerte Insel im Mittelmeer. Johannes war ursprünglich in Ephesus und diente dort als alter Apostel. Vielleicht etwa 90 Jahre alt. Alle anderen Apostel waren schon heimgegangen. wie man sagt, um zu sagen, verstorben. Heimgegangen in die himmlische Herrlichkeit. Er war der einzige Apostel, der noch lebte am Ende des ersten Jahrhunderts. Und er wurde verbannt im Zusammenhang mit der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian damals, verbannt auf die unwirtliche Insel Patmos. Und am Sonntag, da wo die Christen normalerweise zusammenkamen, um Gottesdienst zu feiern, da war er allein. Aber die Bibel sagt in Offenbarung 1, Vers 10, am Tag des Herrn, wörtlich an dem Herrn gehörigen Tag, war ich im Geist. Und da bekam er all die Enthüllungen der Offenbarung. An dem Auferstehungstag von Jesus Christus, dem ersten Tag der Woche. Nun, Sie sehen, die Bibel beginnt mit dem ersten Tag der Woche. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und so weiter. Das ist der erste Schöpfungstag, das war ein Sonntag. Die Bibel beginnt mit dem ersten Tag der Woche und die Bibel endet mit dem ersten Tag der Woche. Das ist der Tag der Auferstehung des Messias, Jesus. Und er sah Jesus Christus, und zwar die Beschreibung entspricht genau der hohen priesterlichen Kleidung im Alten Testament. Ein langes bis zu den Füßen reichendes Gewand und umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Der Gürtel des Hohenpriesters war aus vier Farben, insgesamt vier Farben, und da war auch eingewoben fünftens Goldfäden. Und darum nannte man das einen goldenen Gürtel. Und der war normalerweise geschnürt um die Brust, also etwas höher als hier im Modell. Alle Priester waren hier umgürtet. Und so steht das hier. An der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das war ein ganz eng geschnallter Gürtel, um die Konzentration bei dem wichtigen Dienst der Priester zu erhöhen. Nun, Jesus Christus erscheint hier als der hohe Priester, aber gleichzeitig auch als der Richter der Welt. Johannes fällt wie tot zu seinen Füßen. Er realisiert, dieser hohe Priester, der gekommen ist, einige Jahrzehnte vorher, um für unsere Sünden zu sterben, um als Hohepriester gleich auch das Opfer zu sein, dieser selbe ist auch der Richter der Welt. Und er sah ihn wandeln inmitten von sieben goldenen Leuchtern. Sieht man hier einen Ausschnitt aus dem Salomo-Tempel. Da gab es insgesamt 11 Menorot. Menorot ist die Mehrzahl von Menorah. So nennt man den goldenen Leuchter im Tempel. Es gab den Originalen von Mose und 10 zusätzliche, die Salomo herstellen ließ. Und nun, Johannes sieht Jesus Christus als hoher Priester inmitten von 7 goldenen Leuchtern. Und in Vers 19 gibt er den Schlüssel zum Buch. Jesus Christus sagt Johannes, schreibe auf, was du gesehen hast. Das ist der Inhalt von Kapitel 1. Jesus Christus erscheint als hoher Priester und gleichzeitig als Richter. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, sagt der Bibeltext, die alles genau prüfen und durchschauen. Und dann wird weiter gesagt, schreibe, was ist. Und das bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3 mit den 7 Sendschreiben an diese 7 Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist. Und dann wird weiter gesagt, und schreibe, was geschehen wird nach diesem. Das ist der dritte Teil der Offenbarung, beginnend mit Kapitel 4, denn dort heißt es, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also, ab Kapitel 4 bis zum Schluss beginnt der dritte Teil der Offenbarung. Das ist schon mal ein wichtiger Schlüssel, um das Buch zu verstehen. Diese Dreiteilung. Nun, Kapitel 1 ist also eine Einführung, die deutlich macht, was der Sinn dieses Buches ist. Menschen, die Gott gehorchen, soll die Zukunft völlig klar gemacht werden. Und es wird auch gesagt in Vers 3, da habe ich vorgelesen, glückselig ist der, der dieses Buch liest. Also wenn Sie mal einen Ratschlag brauchen, wie Sie glücklich werden können, lesen Sie die Offenbarung. Aber dann heißt es noch, und die da hören, die Worte der Weissagung. Gerade vor kurzem habe ich über dieses Thema in Thailand gesprochen, und zwar zu Leuten, die wirklich zu den verachtetsten von Thailand gehören, Leuten aus den Bergstämmen. Und da ist ja ist es verbreitet, dass man nicht lesen kann. Und da habe ich erklärt, die Offenbarung ist nicht einfach geschrieben für Intellektuelle, sondern die Offenbarung ist ausdrücklich geschrieben auch für Analphabeten. Glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Und das war ja vor 2000 Jahren auch sehr verbreitet unter den Christen im Römischen Reich. Viele waren Analphabeten. Ihnen musste die Bibel vorgelesen werden, aber kein Problem. Auch wenn man keine Schulbildung hat, aber wenn man ein Knecht von Jesus Christus ist, kann man dieses Buch verstehen. Und ich habe das wirklich erlebt, wie diese Leute diese schwierigen Zusammenhänge der Offenbarung begreifen. Offenbarung 2 und 3 ist also eine Beschreibung von 7 Briefen an diese 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Thyatira und so weiter, wie ich das bereits in der Einleitung verlesen habe. Und Jesus Christus sagt in Offenbarung 1 am Schluss, dass diese Leuchter diesen 7 Gemeinden entsprechen. Und zwar ist es so, dass diese Sendschreiben zugleich eine prophetische Bedeutung haben. Die waren gerichtet an 7 Gemeinden und da werden alle möglichen Probleme, die sie damals hatten, angesprochen. Aber diese Briefe haben gleichzeitig eine prophetische Bedeutung und stellen die ganze Kirchengeschichte dar der letzten 2000 Jahre. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Das erste Sendschreiben an Ephesus, das der Gemeinde den Vorwurf macht, dass sie zwar rechtgläubig sind, aber sie haben die brennende Liebe zu Jesus Christus verloren. Die erste Liebe. Das entspricht der Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts in der Zeit von Johannes, die eben dieses Brennen schon nach einigen Jahrzehnten verloren hatte. Das ist die nicht verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Johannes als letzter Apostel, der dann etwa im Jahrhundert sterben sollte, markiert das Ende der apostolischen Zeit. Aber das nächste Sendschreiben an Smyrna beschreibt genau die Situation der verfolgten Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Von Nero bis Diokletian wurden die Christen massiv verfolgt im Römischen Reich. Und genau diese Situation wird im Sendschreiben an Smyrna angesprochen und die Gemeinde wird ermutigt. Aber dann das dritte Sendschreiben an Pergamus beschreibt genau die neue Zeit ab der konstantinischen Wende 313, als das Christentum plötzlich erlaubte Religion wurde und dann sogar Staatsreligion des Römischen Reiches. Also wir haben in Pergamus die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende 313 und diese Kirche blieb nicht einfach stehen, sondern entwickelte sich schließlich zur Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Das war nämlich der Moment, als der erste Papst beanspruchte, der oberste Bischof von allen Bischöfen der ganzen Welt, der ganzen Christenheit zu sein. Damit war die Papstkirche von Rom geboren ab 440. Und das wird dargestellt in dem Sendschreiben an Thyatira. Aber dann, im nächsten Sendschreiben an Sardes, wird die Zeit der Reformation beschrieben, ab dem 31. Oktober 1517. Dieses Jahr feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Aber dieses Sendschreiben zeigt nicht nur diese Erweckung der Reformation, sondern auch den baldigen Niedergang dieser Erweckungsbewegung. Traurigen Niedergang. Aber das nächste Sendschreiben an Philadelphia beschreibt dann prophetisch die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert, die zum Entstehen der vielen Freikirchen führte. Aber das letzte Sendschreiben an Laodicea zeigt dann den geistlichen Zerfall dieser Erweckungsbewegung, also der Freikirchen, und passt genau auf die heutige Situation. Es ist die Gemeinde, die sich der Gesellschaft anpasst, die nicht mehr Salz und Licht ist, sondern die sich überlegt, wie müssen wir uns verändern, damit wir relevant sind für diese Gesellschaft. Wie müssen wir uns in Musik und Kleidung und Art und Weise anpassen, damit wir akzeptiert sind als etwas Tolles. Nun, Laodicea heißt die Volksgerechte, die also die Gerechtigkeit an der Masse, aus der Masse ableitet. Und dann kommt die Entrückung. Kapitel 4, Vers 1 habe ich bereits gelesen. Johannes wird nach diesen 7 Sendschreiben in den Himmel hinaufgerufen. Ihr hört eine Stimme, wie die eine Posaune, die sagt, komm hier herauf. Er geht in den Himmel. Das ist die Entrückung von Johannes. Nun können wir also sagen, prophetisch stellt Offenbarung 2 und 3 das, was ist, die ganze Kirchengeschichte dar. Die Gemeinden werden dargestellt als 7-armige Leuchter, die göttliches Licht verbreiten sollen. Und es wird auch gesagt in Offenbarung 1, Vers 20, dass diese Gemeinden auch 7 Sternen entsprechen. Sterne geben Licht in der Dunkelheit der Nacht. Und man kann sich nach der Position der Sterne orientieren. Und so war es die Aufgabe der Kirche in 2000 Jahren in dieser Welt, die orientierungslos ist, Orientierung zu geben. Aber wir wissen, wie oft und wie schlimm die Christenheit in diesem Zeugnis versagt hat in 2000 Jahren. Aber genau dieses Versagen wird in diesen Sendschreiben vorgestellt. Und das Interessante ist also, die Abfolge von diesen 7 Sendschreiben entspricht genau der Abfolge, wie das mit diesen 7 Epochen war in der Kirchengeschichte, historisch. Man kann sich mal überlegen, ja, wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben, die Sendschreiben falsch aufzustellen? Nun, das ist ganz einfach. Mathematisch ist das Fakultät 7. 7 Ausrufezeichen. Wie berechnet man das? Also wie viele Möglichkeiten gibt es, diese 7 Sendschreiben anzuordnen? Das ist das gleiche Problem, wenn man sich fragt, da sitzt Fritz und hier sitzt Hans. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 2 Leute anzuordnen? Ja, 2. Mal Fritz hier und mal Hans hier. Ja? Aber bei 3 gibt es schon mehr Möglichkeiten. Und zwar berechnet man das Fakultät 3. 1 mal 2 mal 3. Das gibt 6 Möglichkeiten. Und wie kann man 7 Leute auf 7 Stühlen unterschiedlich anordnen? Ja, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7. Das gibt 5040. Also es gibt 5039 falsche Möglichkeiten. Aber die richtige, die der Kirchengeschichte entspricht, die haben wir da in der Bibel stehen. Seit 2000 Jahren. Nun, Johannes wird entrückt in den Himmel. Das führt uns zu Offenbarung 4 und 5. Und zwar wird er direkt in das Herz des Himmels entrückt. Ich war, Hebräer 11 spricht ja von dem Himmel als einem Vaterland. Hebräer 11 und 12 spricht auch über eine Stadt, die Gott im Himmel bereitet hat, das himmlische Jerusalem. Und weiter spricht die Bibel an vielen Stellen, aber ganz besonders in der Offenbarung, über den Tempel Gottes im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Ja, und genau in diesen himmlischen Tempel wird Johannes entrückt. Aber nicht irgendwohin, sondern auch da ins Herzstück. Nicht in einen der Vorhöfe, auch nicht in die Vorhalle oder in das Heilige des Tempels, sondern in das Allerheiligste. Dort, wo der Thron Gottes ist. Sie können das alles dann für sich nachlesen. Es ist ja eine Einführung heute, die soll dazu führen, dass Sie die Offenbarung nachher möglichst in einem Zug durchlesen und man kann die einzelnen Dinge dann nach diesem Schlüssel einordnen. Er sieht nämlich den Thron Gottes. Und der Thron Gottes ist in der Bibel die Bundeslade. Gott thront zwischen den Cherubim, sagt Psalm 80. Und nun muss ich Folgendes erklären. Dieser himmlische Tempel wird in der Offenbarung ganz detailliert beschrieben. Sie sehen hier auf dem Bild verschiedene Tempelgeräte und Teile des Tempels, die in der Offenbarung ausdrücklich erwähnt werden im Himmel. Da ist einerseits eben das Tempelhaus im Himmel, hier im Zentrum. Dann wird aber auch erwähnt der Brandopferaltar im Vorhof. Dann auch das Meer, das ist das gigantische Waschbecken, das man auch schon kennt vom Salomo-Tempel her, das genannt wird das Meer. Dann wird erwähnt ausdrücklich die Bundeslade, eben der Thron Gottes. Der goldene Räucheraltar und seine Hörner werden speziell erwähnt, aber auch das goldene Rauchfass, das man brauchte, um Rauchwerk auf dem goldenen Altar zu verbrennen. Weiter werden erwähnt Harfen, die im Himmel gespielt werden, um Gott anzubeten, den Gesang zu begleiten. Die Menorah mit den 7 Feuerfackeln wird auch ausdrücklich erwähnt. Und weiter die silbernen Posaunen werden erwähnt im Zusammenhang mit den Gerichten der 7 Posaunen. Das sind silberne Posaunen und dann auch die 7 goldenen Schalen im Zusammenhang mit den letzten Gerichten. Das sind goldene Opferschalen, um das Blut der geschächten Tiere aufzufangen. Das sind alles Tempelgeräte, die in der Offenbarung eine wichtige Rolle spielen. Und man kann sagen, die Offenbarung ist gewissermaßen Gottes Gericht über die Welt aus seinem himmlischen Tempel heraus. Es ist gewissermaßen Gottes Gericht, Gottes Kampf, Gottes Krieg gegen diese Welt. Nun, das erstaunt, denn der Tempel im Alten Testament ist der Ort der Gnade, der Vergebung. Im Tempel wird gezeigt, wie man mit Gott ins Reine kommen kann als schuldiger, unreiner, befleckter Mensch. Und warum ist dann in der Offenbarung alles ins Gegenteil gekehrt? Dieser himmlische Tempel wird eine Katastrophe für diese Welt. Nun, die Antwort ist diese. Jesus Christus kam in diese Welt als der hohe Priester. Um nicht irgendein Tieropfer darzubringen, wie der hohe Priester im Tempel zu Jerusalem, an Yom Kippur zum Beispiel, für das ganze Volk Israel, sondern um sich selber als Opfer zu geben am Kreuz auf Golgatha. Und die Bibel macht klar, wer diesen Ausweg, um mit Gott ins Reine zu kommen, verwirft, für ihn bleibt nur noch das Gericht Gottes. Und darum wird hier in der Offenbarung alles, was eigentlich von Gnade und von Vergebung spricht, wird plötzlich zu einem Fluch für die Welt. Nun, Johannes wird entrückt in diesen himmlischen Tempel und er sieht in Offenbarung 4, Vers 2 den Thron Gottes. Das ist eben die Bundeslade. Und Sie wissen ja vielleicht, dass die Bundeslade so beschaffen war, der Deckel war ein Stück mit 2 Cherubim-Engel. Cherubim sind mächtige Engel, die Gottes Gerechtigkeit verteidigen. Das sind auch diese Engel, die eingesetzt wurden, um den Zugang zum Garten Eden zu bewachen, zu verschließen, nachdem der Mensch mit Gott gebrochen hatte. Und im Salomo-Tempel hatte Salomo noch 2 weitere Cherubim. Also Cherub ist die Einzahl, Cherubim ist auf Hebräisch die Mehrzahl. Noch 2 weitere Cherubim hingemacht, so waren hier um den Thron 4 Cherubim. Nun, Johannes sieht 4 mächtige Engel, genannt lebendige Wesen, ein anderer Name für Cherubim, die da um den Thron Gottes her sind. Aber noch nicht symbolisch, sondern wirkliche Engel. Und es wird gesagt in Offenbarung 4, ein Engel sieht, sein Gesicht sieht aus wie ein Löwe, ein anderer wie ein Ochse, ein anderer wie ein Adler und ein anderer sieht aus, das Gesicht sieht aus wie das Menschengesicht. Nun, was drückt das aus? Diese Engel drücken aus, wie Gottes Wesen ist. Und zwar jetzt in der Offenbarung in Verbindung mit seinem Gericht über diese Welt. Sein Gericht ist majestätisch, so wie der Löwe, königlich. Aber sein Gericht ist auch, jetzt kommt der Ochse, der eben ausdauernd ist in seiner Arbeit. Diese Gerichte werden durchgezogen bis zum Schluss. Die werden nicht etwa in der Mitte oder im ersten Viertel abgebrochen. Es wird durchgezogen bis zum Schluss. Wie ein Adler, das bedeutet, dass diese Gerichte einen himmlischen Charakter haben. Und denke an die Adler, die hoch aufsteigen, bis in die höchsten Höhen können die sich thermisch da hinaufarbeiten. Und so kommen sie auch wieder nach unten. Das Gericht Gottes vom Himmel her, es ist himmlisch, erhaben und zugleich schnell wie der Adler. Es wird alles sehr schnell dann in Erfüllung gehen, was ab Kapitel 4 in der Offenbarung beschrieben wird. Und das Menschengesicht drückt aus, diese Gerichte sind intelligent, weise, durchdacht. Johannes sieht weiter 24 Throne rund um den Thron Gottes im Himmel. Und darauf sitzen Älteste mit weißen Kleidern und goldenen Königskronen. Was bedeutet dies? Nun, Johannes wusste sofort, was das zu bedeuten hat. Denn er kannte ja den Gottesdienst vom Tempel in Jerusalem zur Zeit von dem Herrn Jesus Christus. Immer, wenn man nach Jerusalem ging, sah man einen Ältesten, der mit seiner Priesterklasse da war, um den Dienst von Sabbat bis Sabbat zu verrichten. Aber es gab insgesamt, das hat David so eingerichtet, 1. Chroniker 24, es gab 24 Priesterabteilungen. Jede musste eine Woche Dienst tun, dann haben wir 24 Wochen abgedeckt, ja, im Jahr.